1. Als Jesus den Tempel Verlies und Weitaging, Tratten Seinjünger und Inherren, in die Bien Druckenden Borten des Tempels zu Sagen. 2. Verjedoch erwidet ihnen, seht er all dies? Warlich, ICH Sejuke, es word hier kein Stein auf dem anderen Bleiben, der nicht abgebrochen word. 3. Warende auf dem Olberg sass, Tratten die Jünger all ein zu ihm und fragten, sage uns, one word dies geschehen, und welch sachen word den ankunften das in der Welt ankundigen. 4. Jesus antwortet ihnen, achtet darauf, dass juk niemand in die Irre führt. 5. Den will werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, wo dech sie zahlreich Menschen torschen werden. 6. Erwerdet von Kriegen und Kriegsgerückten horen, last juk jedoch nicht beunruhigen, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das End. 7. Den einvoke word sich gegen das ander erheben und ein rei gegen das ander, und es werden verschieden in Orten hungersnot und erdbeben geben. 8. All die sin jedoch lediglich die anfang der Geburtswehen. 9. Danach word man juk der Drangsal ausliefen und juk toten, und erwerdet von allen Volken wegen meines Namens gehasst werden. 10. Zu dieser Zeit werden viel strauchen, einander veriten und sich gegenseitig hassen. 11. Zu dem werden viel falsch profiten auftreten und zahlreich Menschen in die Irre führen. 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, word die Lieb bei den Meisen erkelten. 13. Wer jedoch bis am Ende aushart, der word geretet werden. 14. Und dieses Evangelium vom Reich word in der ganzen Welt als Unis für alle Völker verkündet werden und danach word das entkommen. 15. Wenn also den Graal der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel sprach, an heiliger Stadt stehen seht, der lesser Moges verstehen, 16. Dann sollen die in Juda in die Berge fliehen. 17. Wer sich auf dem Dach befindet, soll nicht herabsteigen, sein Sachen aus dem Haus zu holen. 18. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, seinen Mantel aufzuheben. 19. Wehe aber den schwangeren Frauen und den Stillenden in jenen Tagen. 20. Betet jedoch, dass ihr flutscht nicht im Winter oder an einem Sabbat stattfindet. 21. Den Downward ein Gross Drangsal eintreten, YSSIE von Anfang der Welt bis Jets nicht gegeben hat und auch nie wiedergeben word. 22. Und wenn Jean Tage nicht verkert werden, word niemand you believen, dockum der Auserwalten willen werden dies Tage verkert werden. 23. Wenn Uke Dan Gemmen sagt, see, hier ist der Christus, oder dort, so glort ist nicht. 24. Den es werden falsch Christus und falsch Propheten auftreten, die Großsachen und Wunder vollbringen, wenn möglich, selbst die Auserwalten zu verführen. 25. See, ich habe es juk vorausgesagt. 26. Wenn es juk also sagen, see, ist in der Wust, so get nicht hin aus, oder, see, ist in den Kammen, so glort es nicht. 27. Den Weider Blitz vom Osten herverbricht und bis zum Westen luchtet, so word die Ankunft des Menschensohn sein. 28. Wo der Kadaver ist, dort versammeln sich die Geier. 29. Unmittelbar nach der Drangsal jener Tage word sich die Sun Werfenstern und der Mond word seinen Schein nicht geben, die Stern werden vom Himmel fallen, und die Kraft der Himmel werden erschattet werden. 30. Und dann word das Sachen des Menschensohns am Himmel erscheinen, woraufhin all Volke der Oder klagen werden, und sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. 31. A word sein Engel mit lautem Posaunenschall ausenden, und sie werden sein Auserwalten von den via Winden her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, versammeln. 32. Lernt aber vom Gleichnis des Feigenbaums, wenn sein Zweig zart werden und Blatter treiben, wisst dass der Sommer nahe ist. 33. Ebenso, wenn all die seht, wisst, dass nahe ist, direkt vor der Tür. 34. Warlich, ich sejuke, dies Generation word nicht verjhen, bis all dies geschehen ist. 35. Himmel und Erde. Werden verjhen, aber mein Wort werden niemals verjhen. 36, doch über jenen Tag und jene Stund weiß niemand Bescheid, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern allein der Vater. 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein. 38, denn wie es ie in den Tagen vor der Sintflut assen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag und dem Noah in die Archjing, 39. Und es ie nicht merkten, bis die Sintflut kam und allwegraft, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. 40. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein, eine Word mitgenommen, der andere sie rückgelassen. 41. Zwei Frauen werden und der Mal malen, ein Word mitgenommen, die andere sie rückgelassen. 42. Sei daher wachsam, die nicht wisst, an welchem Tag ihr herkommt. 43. Bedenkt dies, wenn der Hauscher wast, in welcher Nachtwasch der Dieb kommt, Word wachen und nicht zulassen, das sein Haus aufgebrochen Word. 44. Die Schalb side Orcher Berit, denn der Menschenson kommt zu einer Stund, in der os nicht erwartet. 45. Wer ist nun der Trui und Kluge connect, denn sein Herr über sein Dienerschaft gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit bei zu geben. 46. Glücklich ist Gina connect, denn sein Herr bei seiner Rucke so handeln will find it. 47. Warlick, ICH Sejuke, a word in Uber all sein gutter set zen. 48. When aber Gina Bose connect in seinem Hazen denkt, mein Herr la sich zeit, 49. Und anfangt, sein mit necti zu schlagen und mit betrunkenen ist und trinkt, 50. Dann wird der Herr Diocese connect an einem Tag kommen, und dem in nicht erwartet, 51. Und zu einer Stund, die nicht kennt, und wird in Stuck hauen und im seinen Platz bei den Hüchlen zu weisen, dort wird Hülen und Zarnignischen sein.